Vom Morgen spürt im Herz das Feuer. Dacht drüber nach, was ich träumte. Wacht auf am Morgen, wünscht mir das ein neuer Traum kommt, der zeigt, was ich versäumte. Himmlisch, es war himmlisch. Kannte nie ein solches Glück, hab so etwas nie erlebt. Blühte am Körper, als ich zwang mich aufzustehen. Glaubte ich hört jemand rufen. Himmlisch, es war himmlisch. Weiß jetzt, hab das Licht gesehen. Lass es weiter leuchten. Ich suche weiter einen Weg zu deinem Herz. Versuch zu glauben, es wird noch besser. Baby, zeig den Weg mir zu deinem Herz. Ich will dich, oh, oh, oh, die süßen Küsse, all die Zärtlichkeit um mich herum alle teilen, mich nur erinnern an mein eigenes Leid. Keine Umarmung will heilen. Falle, ja, ich falle. Nur du könntest helfen mir, sei nur mein für immer. Ich suche weiter einen Weg zu deinem Herz. Versuch zu glauben, es wird noch besser. Baby, zeig den Weg mir zu deinem Herz. Ich will dich, oh, oh, oh, oh. Du bist es, du bist es. Daran kein Zweifel gibt es. Niemand hält mich fern von dir, oh. Ich glaub dich, ich will dich. Ich werde den Weg finden zu dir. Niemand hält mich fern von dir. Himmlisch, es war himmlisch. Weiß jetzt, hab das Licht gesehen. Lass es weiter leuchten. Ich suche weiter einen Weg zu deinem Herz. Versuch zu glauben, es wird noch besser. Baby, zeig den Weg mir zu deinem Herz. Ich will dich, oh, oh, oh. Ich suche weiter einen Weg zu deinem Herz. Versuch zu glauben, es wird noch besser. Baby, zeig den Weg mir zu deinem Herz. Ich will dich, ich will dich, oh, suche weiter einen Weg zu deinem Herz, versuch zu glauben, es wird noch besser.